So, Harry, Sie werden jetzt ohne Angst und mit herzlichem Vergnügen in unsere Scheinwelt eintreten, indem Sie sich durch einen kleinen Scheinselbstmord einführen, wie das so Sitte ist. Wieder zog er den kleinen Taschenspiegel hervor und hielt ihn mir vors Gesicht. Wieder blickte mir der wirre, wolkige, von der ringenden Wolfsgestalt durchflossene Harry entgegen. Ein mir wohlbekanntes und wahrlich nicht sympathisches Bild. Dieses Spiegelbild werden Sie jetzt auslöschen, lieber Freund. Mehr ist nicht vonnöten. Es genügt, dass Sie es mit einem aufrichtigen Lachen betrachten. Sie sind hier in einer Schule des Humors und Sie sollen lachen lernen. Nun, aller höhere Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt. Einen Augenblick zuckte es in mir tief innen, leise, aber schmerzlich wie Erinnerung, wie Heimweh, wie Reue. Dann wich die Beklemmung einem Gefühl von Erleichterung und tiefem Aufatmen und zugleich von Verwunderung, dass es so gar nicht wehgetan hat. Jenem Gefühl ähnlich, wenn aus dem mit Kokain betäubten Kiefer ein kranker Zahn gezogen wird. Das trübe Spiegelbildchen zuckte und erlosch, und Pablo warf es weg. Gut gelacht, Harry. Du wirst noch lachen lernen wie die Unsterblichsten. Nun hast du endlich den Steppenwolf umgebracht. Mit Rasiermessern geht das nicht. Pass auf, dass er tot bleibt. Denn natürlich ist dein Selbstmord kein endgültiger. Wir sind hier in einem magischen Theater. Es gibt hier nur Bilder, keine Wirklichkeit. Such dir schöne und heitere Bilder aus und zeige, dass du wirklich nicht mehr in deine fragwürdige Persönlichkeit verliebt bist. Und nun komm einmal und schau in einen richtigen Spiegel. Es wird dir Spaß machen. In dem riesigen Wandspiegel sah ich einen winzigen Moment lang den mir bekannten Harry, nur mit einem ungewöhnlich gut gelaunten, lachenden Gesicht. Aber kaum hatte ich ihn erkannt, fiel er auseinander. Eine zweite Figur löste sich von ihm ab, eine dritte, eine zehnte, eine zwanzigste. Und der ganze Riesenspiegel war voll von lauter Harrys. Schulknaben, Lausbuben, Kinder, 50-jährige und 20-jährige Harrys liefen und sprangen durcheinander. Ernste und lustige, würdige und komische, gut gekleidete und zerlumpte, und alle waren ich. Und jeder wurde blitzschnell von mir gesehen und erkannt und war verschwunden. Einer, ein hübscher, reizender Junge von 16 oder 17 Jahren, lief wie der Blitz in den Korridor hinein, las gierig die Inschriften an allen Türen. Ich lief hinterher. Vor einer Türe mit einer Aufschrift blieb er stehen. Alle Mädchen sind dein, Einwurf eine Mark? Der reizende Junge schnellte sich mit einem Sprung empor, Kopf voran, stürzte sich selbst in den Einwurf und war hinter der Tür verschwunden. Auch Pablo war verschwunden. Auch der Spiegel schien verschwunden. Und mit ihm alle die zahllosen Harry-Figuren. Ich spürte, dass ich jetzt mir selber und dem Theater überlassen sei und trat neugierig an die nächste Tür. Hochjagd auf Automobile. Auf zum fröhlichen Jagen, Hochjagd auf Automobile. Öffnete sie und trat ein.